بدأ المسير إلى الهدف والحر في عزم زحف والحر إن بدأ المسير فلن يكل ولن يقف بدأ المسير إلى الهدف والحر في عزم زحف والحر إن بدأ المسير فلن يكل ولن يقف والحر إن بدأ المسير فلن يكل ولن يقف ليس الذي لم يعرف الدرب السوي كمن عرف إن الذي عرف الهدى يمشي على هدي السلف ليس الذي لم يعرف الدرب السوي كمن عرف إن الذي عرف الهدى يمشي على هدي السلف بدأ المسير إلى الهدف بدأ المسير إلى الهدف بدأ المسير إلى الهدف بدأ المسير إلى الهدف بدأ المسير إلى الهدف والحر في عزم زحف بدأ المسير إلى Über unsere Verpflichtung gegenüber der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was mich so tief verletzt und was mich so tief yani, tötet, ja, ist, der eine unter uns ist in Jahiliya ein Rambo. Ja, ist in Jahiliya ein Rambo. Wenn er zum Islam kommt, la hawla wa la quwwata illa billah, wieder zu einer Katze. Warum? Warum? Subhanallah, nein, umgekehrt soll das sein. Hier, Subhanallah, hier ist der Platz, wo du Löwe sein willst. Solltest, musst. Wenn du kein Löwe bist, ja, wer soll es dann? بلا أم تهددني رضيعا تقبلني ككل الأمهات تكفكف لي دموعي حين أبكي وتسمعني أغاني المرضيات غريب في الحياة وفي الممات ومجهول الهوية والصفات كذا كانت حياتي دون معنى يفسرها ككل الكائنات بدون أب أضم إليه أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Liebe Geschwister hier im Masjid und genauso auch die Geschwister hinter dem Bildschirm inshallah. Achi, kommt hier rein oder? Bismillah. Ja, aber war Mustan. Es ist mir ehrlich gesagt, und das sage ich wirklich von ganzem Herzen, eine große Ehre, hier zu sitzen zwischen meinen Geschwistern und zwischen meinen Brüdern. Wallahi, ya Ikhwa, wallahi, wallahi, das ist eine große Ni'ma. Wallahi, das ist eine große Ni'ma, die niemand schätzen kann, außer derjenige, den es verwehrt wurde. Ja, und subhanallah, als ich ins Gefängnis gekommen bin und 4 Jahre meine Geschwister kaum diese Möglichkeit hatte, ja, als wir da drinnen in Ramadan nach Ramadan nach Ramadan nach Ramadan, 5 Ramadane mashallah drinnen, ja, und Eid nach Eid nach Eid, stell dir vor, du verbringst den Eid in deiner Zelle. Subhanallah. Ja, nicht einmal ein Lächeln bekommst du. Nein, genau an dem Tag kommen A'da Allah Azza wa Jal, kommen die Feinde Allah Azza wa Jal, kommen die Diener des Taghuts, ja, und machen es dir noch schöner. Ja, also auf ihre Art schöner. Ja. wenn du nicht einmal deine Familie zu Gesicht bekommst, wenn du nicht einmal einen Bruder umarmen kannst. Wallahi, ya Ikhwa, ihr geht, viele Brüder gehen damit leichtsinnig um. Diese Brüderlichkeit, dieses Sitzen da, das wir da haben, Wallahi, die meisten von uns wissen das nicht zu schätzen. Die meisten von uns wissen nicht zu schätzen, was wir da haben. Wallahu musta'an. Aber wenn du das nicht mehr hast, soll ich euch einmal was sagen? Ich habe mich damals gesehnt, irgendeinen Araber zu sehen. Irgendeinen Araber. Von mir aus sollen sie mir einen Christen geben. Aber ich will Arabisch haben. Der Christ soll von mir aus verschwinden, aber ich will Arabisch haben. Nichts. Weißt du, wie ich mich damals gefreut habe? Wallahi, ich habe mich gefreut. Einer, jetzt gab es, ich weiß nicht, wie diese Radiostation heißt, jeden Sonntag oder was weiß ich, die ganzen Ausländer hören das. In Radio Orange oder wie das heißt. Ja. Ja. Na, keine Ahnung, die ganzen Ausländer da drinnen hören sich das an. Wallahi, ich habe mich gefreut. Arabische Musik habe ich kurz so mitbekommen. Das war für mich eine Freude. Ja, nicht falsch verstehen, Brüder. Verflucht sei die Musik. Aber, dass du einfach das hören kannst. Dass du Arabisch hören kannst. Dass dir das verwehrt wird. Wallahi, das ist eine große Strafe. Eine große, harte Prüfung. Ja, und die spielen da, bei diesem Sender da, spielen sie manchmal so Shaitan, Shaitan, Shaitan und dann bringen wir Adhan und ein bisschen Koran und dann wieder Shaitan, Shaitan, Shaitan. Ja? Subhanallah. Und ich, die ganze Zeit habe ich nur darauf gewartet, dass sie diesen Adhan bringen. Und dieser Shaitan neben mir, ich habe es ja nicht in meiner Zelle gehabt, sondern Nebenzimmer oder Nebenzelle. Du bist gezwungen mitzuhören, ob du willst oder nicht. Ja? Dieser Shaitan, genau wo Adhan gekommen ist, hat er abgedreht. Ja, nee, Subhanallah. Ja, und er ist Muslim, mashallah. Natürlich, ja. Also er behauptet von sich, dass er Muslim ist. Ja. Wallahi, la ilaha illahu. Yani, wenn du dann im Gefängnis dann kommst und du kommst auf eine Abteilung, wo du ein paar Brüder findest, Wallahi, das ist dort, mashallah. Dir ist dann egal, was das für ein Bruder ist. Ja. Wenn du auf einmal Brüder findest, die zum Beispiel beten, ja, miteinander, wisst ihr, was das für eine große Nehme war? Zum ersten Mal miteinander zu beten. Ja? Subhanallah, das war ja eine Subhanallah. Oder zum ersten Mal miteinander vom Fenster zu sprechen. Ja, nach Einschluss. Ja? Also Einschluss ist, nachdem, wenn die Nachtwache oder Nachtdienst beginnt von den Tarotdiener, ja, dann ist ein Einschluss. Das heißt, es wird extra noch einmal zugesperrt. Das heißt, jetzt haben wir unsere Ruhe und sie haben ihre Ruhe, sozusagen. Ja? Das ist das alles. Ja, dass du halal essen darfst. Ja, viele von euch, oder viele unter uns, wissen das nicht zu schätzen, halal zu essen. Ich habe 4 Jahre kaum Fleisch gegessen. Vegetarier. Und Allah musta'an, Vegetarier bedeutet Tofu und was? Säuerleibchen. Ja, nee, Allah musta'an. Ja, nee. Wallahi, riecht nach nichts. Schmeckt nach nichts, schaut nach nichts aus. Aber du isst irgendwas, keine Ahnung, was das ist. Allah musta'an. Khair inshallah. Und deswegen will ich heute über ein ganz wichtiges Thema reden. Über unsere Verpflichtung gegenüber der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, ja Shabab, nicht vergessen. Ja? Unsere Verpflichtung gegenüber dieser Umma. Dieser Umma, fällt es nicht an Bevölkerungsdichte, oder wie nennt man das? An Anzahl. Uns fällt das nicht an Anzahl. Und fällt das an Löwen. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Uns fällt das an Löwen. Was mich so tief verletzt und was mich so tief tötet, ist, der eine unter uns ist in Jahiliya ein Rambo. Ja? Ist in Jahiliya ein Rambo. Wenn er zum Islam kommt, la hawla wa la quwwata illa billah, wird er zu einer Katze. Warum? Warum? Subhanallah. Nein, umgekehrt sollte es sein. Hier, Subhanallah. Hier ist der Platz, wo du Löwe sein willst, solltest und musst. Wenn du kein Löwe bist, wer soll es dann sein? Wer soll es dann sein? Wallahi, wenn ihr das gesehen habt, vor einem Monat ungefähr, war in Madrid Weltjugendtag oder wie die das nennen, von der katholischen Kirche. 3 Millionen Jugendliche, 3 Millionen Brüder, 3 Millionen Jugendliche von Amerika, von Frankreich, von Italien, von Spanien, von Österreich, von Deutschland. Diese verdorbene Jugend da draußen, die ihr seht, wo jeder von uns denkt, die sind gar nicht religiös. 3 Millionen sind dort gewesen. 3 Millionen. Und haben bekräftigt, wir sind Katholiken. 3 Millionen gehen und nehmen Erschwernisse und die Demonstrationen, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, es war eine riesen, sehr viele Leute, die gegen die Demonstrationen, gegen die gemacht haben, die haben für ihre Religion gekämpft dort. um ihren Tarot, ihren Bab zu schützen. Ja? Und wo sind die Männer von Ummat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Wo sind sie? Nirgendwo. Ja, dort sind sie. Ja. Die einzigen, die es gibt, die sind da unten, da oben. Ja. Berge auf Berge. Sind Berge und stehen auf Berge. Bi'idhnillahi azza wa jal. Aber wo sind, wo? Hier. Ich rede von hier. Von der großen Mehrheit der muslimischen Umma. Wo sind sie? Wallahi, die ganzen. Ich erzähle euch einmal was von einer Schwester. Und zwar von unserer geehrten Schwester, Musayfillah al-Ansariya, Phyllis Gelowitz, die gerade im Gefängnis bei den Tawarit, bei den Kreuzzüglern in Deutschland sitzt. Die gerade gefoltert und misshandelt wird. Ja? Diese Schwester war im Gefängnis vor einem Jahr. Übrigens, ihr Mann sitzt auch im Gefängnis, 12 Jahre hat er bekommen. Ein großartiger Bruder, ein edler Bruder, Abdul Malik. Als sie dann nach ihrem Urteil rausgekommen ist, weil sie ist dann, sie hat die Hälfte ihrer Strafe gehabt, keine Ahnung, wegen dieser Tawarit-Gesetze bei denen, auf jeden Fall ist sie rausgekommen, bis das Urteil feststeht, yani. Wie nennt man das? Rechtskräftig. Ja, unrechtskräftig, sollte man eher sagen. Yani. Auf jeden Fall, als sie dann rausgekommen ist, habe ich ihr einen Brief geschrieben. Ich habe ihr gesagt, Schwester, mach nichts mehr. Damit du nicht schnell wieder ins Gefängnis kommst. Lass einmal die Männer was machen. Wisst ihr, was ihre Antwort war? Und verzeiht mir, dass ich das sage. Aber diese Antwort war schlimmer als Messerstiche. Sie hat mir geantwortet, Männer? Welche Männer? Wo sind die Männer? Wo sind die Männer? Sie hat gesagt, wenn es Männer gegeben wäre, hätte ich diese Arbeit nicht tun müssen. Aber da die Männer, da ihr Männer einschläft sie die ganze Zeit, ja, müssen wir jetzt Frauen das machen. Frauen, und der Ansar al-Asir-Seite wird großteils von Frauen gemacht. Dawa-Seiten, Bolterkräume, alles Schwestern. Alle Schwestern, die das tun. Schwestern verkaufen ihr Gold. Ha? Und die Männer? Ja, achi, subhanallah, muss ich jetzt 10 Euro ausgeben, subhanallah. Wenn du, wallahi, ich bin zu manchen Brüdern, solche Bärte, gegangen, wegen Spender, wegen Schwestern im Gefängnissen. Ja, achi, ich habe 5 Kinder, ja, achi. Subhanallah. Subhanallah. Aber essen schön kannst du mit deinen Brüdern gehen, gell? Oder das Neueste vom Neuesten vom Handy oder vom Laptop oder von, was weiß ich, von Dunya, was wir hier haben, subhanallah al-azim. Aber für unsere Schwester treten wir nicht ein. Komm, und die größere Katastrophe ist, es gibt ein Beispiel, ein Sprichwort auf Ägyptisch, weiß hier Araber? Alhamdulillah, keiner. Ein Thomas Vitae. Es gibt ein Sprichwort auf Ägyptisch, sagt, Laminu wa lakfayt sharru. Das heißt, weder kommt was Gutes von ihm, noch hält er seine Bösartigkeit von uns zurück. Yani weder tut er was Gutes, noch lässt er was Gutes getan werden. Das ist die größte Katastrophe. Wenn du heute aufstehst und für Allah Azza wa Jal arbeitest, auf einmal werden die ganzen Katzen zu Löwen. Aber nicht zu Löwen für Allah Azza wa Jal, sondern Löwen gegen ihre eigenen Brüder. Was ich in meiner Haft alles gehört habe von Brüdern, möge Allah Azza wa Jal ihnen vergeben. Sagt, Abu Usama hat das nur gemacht, weil er was? Weil er sich selber sehen will, yani Hochmut, yani aus Hochmut. Yani subhanallah, ya achi. Erstens einmal, yani ich will mich zeigen, ich will angeben. Ja? Erstens einmal hast du in meinem Herzen geschaut. Taqillah. Allah Azza wa Jal sagt, Ya ayyuhal ladhina amanu, ijtanibu kathiran min al-dhann, inna ba'd al-dhanni ith. O ihr, die ihr glaubt, lass das schlechte Denken, denn manche dieses Denken, das Denken ist verboten über deinen Bruder. Ist eine Sünde. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu ala rasulillah, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, iltamis li achika, 70 udran, suche für deinen Bruder 70 Entschuldigungen. Wer tut das in uns? Wenn ein Bruder nur komisch sagt, schaut die Brüder, ja achi, der ist sicher vom Geheimnis, ja achi, taqillah, hüte deine Zunge. Achi, siehst du nicht, wie er schaut? Vielleicht schaut er, weil er etwas im Auge hat. Vielleicht schaut er, weil er neugierig ist. Vielleicht schaut er, weil du deppert hinschaust. Subhanallah. Yani, es gibt tausend Sachen. Yani. Ja? Vielleicht schaut er, weil er dich schön findet. Achi. Vielleicht schaut er, weil er sich freut, in der Moschee zu sein. Vielleicht. Hast du 70 Entschuldigungen für ihn ausgesucht? Aber nein, das Erste, das Schlimmste denken wir gleich. Und deswegen, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, hüte dich von der Schlechte von dem, von der Zunge. Da sagte Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, aber nuhasabu ala ma naqulu ya Rasulallah, wird etwa mit uns abgerechnet, wegen dem oder nach dem, was wir sagen, ja Rasulallah? Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, thakalatka ummuka ya Mu'adh. Das ist eine Art, deine Mutter soll dich vermissen, Mu'adh. Das ist so ein arabisches Sprichwort der Bewunderung. Yani wenn man sich über etwas wundert. ثكلتك أمك يا معاذ أو ما يكب الناس على وجوههم في جهنم إلا من حصائد ألسنتهم. Werden stürzen die Menschen auf ihre Gesichter in Jahannam wegen etwas anderes, außer wegen das, die Früchte ihrer Zungen. Das bringt dich in Jahannam, subhanallah. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem anderen Hadith, إن الرجل لا يقول الكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا. Der einer von euch sagt das Wort, und dieses Wort ist so leicht für ihn, dass er nicht einmal darüber nachdenkt. Es kümmert ihn nicht. Das ist so ein Wort. Wenn du ihm 5 Minuten nachher daran erinnerst, er kennt das nicht mehr, weil es so leichtsinnig ist. Geht schon nachher. Weil es so ein leichtes Wort für ihn, es ist nicht schwerwiegend für ihn. Aber genau dieses Wort stürzt ihn, lässt ihn in Jahannam 70 Herbste, also 70 Jahre, reinstürzen. Wegen ein Wort. Subhanallah. Und deswegen kommen diese Brüder, sagt Abu Osama, will angeben. Und zweitens, Achi, yani, Barakallahu fiqh wa jazakallahu khairan. Möge Allah azza wa jalla dir inshallah von Anhar al-Jannah inshallah dir geben, Achi, Barakallahu fiqh. Und uns alle natürlich, inshallah. Und die zweite Sache, wenn ich angeben wollte, ja, nee, muss ich genau 4 Jahre sitzen, ja, nee, damit ich angebe. Da wären andere Sachen leichter, ja. Wer angeben will, lässt sich nicht einsperren, ja. Nee. Und Wallahi, Wallahi, Wallahi, das ist eine große Fitna. Das ist eine harte Prüfung von Allah Azza wa Jal. Das ist kein Spiel. Wenn du geschlagen wirst, wenn du erniedrigt wirst, wenn du nackt vor den Leuten ausgezogen wirst, wenn sie dich schlagen, wenn sie dich erniedrigen, wenn sie dich anspucken, wenn sie dich fesseln an die Heizung und die auf dich losschlagen und du kannst nichts machen. Wallahi, das ist kein Spiel. Wenn sie deine Frau verhaften. Ich wurde verhaftet 10 Tage, nachdem ich geheiratet habe. Damals. Und Alhamdulillah, ich bin zufrieden, dass es so gekommen ist. Weil Alhamdulillah, dadurch habe ich gesehen und hat mir Allah gezeigt, dass diese Ehe nicht das Richtige für mich war. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ich beschwere mich gar nicht. Aber ich sage, wenn jemand angeben will, gib es andere Mittel, der lässt sich nicht foltern, damit er angibt. Und deswegen, nehmt euch in Acht von eurer Zunge. Warum machen solche Brüder sowas? Und diese Brüder, und dann kommt das Ärgere noch, das Lügen über Brüder. Das absichtliche Lügen über Brüder. Warum? Wegen Neid. Wegen Neid. Weil er das Gefühl hat, dass dieser Bruder besser vor in den Augen anderer Brüder ist, als er. Deswegen fängt er an, über ihn zu lügen. Und Wallahi, das machen nicht neue Leute im Manhaj oder neue Leute im Islam. Das machen Brüder mit Allah ist da. Wie zum Beispiel, hast du einen Bruder? Ich sage, Achi, dieser Bruder ist im Gefängnis, unterstütze ihn. Achi, du weißt nicht, Achi, der hat früher nicht gebetet. Ja, Achi, du warst die ganze Zeit mit ihm früher. Warum sagst du das jetzt? Jetzt, wo der Bruder sich nicht wehren kann, kommt das raus. Und selbst, er hat früher nicht gebetet. Er war früher ein Kafir. Interessiert mich nicht. Jetzt, was ist mit ihm jetzt? Ja? Oder das Ärgere? Ich sage, ja, Achi, unsere Schwester ist im Gefängnis, ja, Achi. Weißt du, was er sagt? Sie ist selber schuld. A'udhu billah. A'udhu billah, wisst ihr, was das bedeutet? Sie ist selber schuld, 2 Sachen. Erstens einmal gutheißen der Tawarit-Gesetze. Wallahi, dieses Wort, Schatz, ich habe gesagt, ein Wort kann in Jahannam bringen. Dieses Wort kann in Kufr bringen. Weil wenn du sagst, Schuld, sie ist schuldig, yani das, was sie getan hat, ist Haram. Somit erklärst du Halal zu Haram. Und derjenige, der Halal zu Haram erklärt, ist? Kafir. كفر. سيست ان وات سيستر بشوت سو كفر دوخ داس كفر دوخ داس unterstützen der Kuffar und der Kreuzzügler gegen einen Muslim. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. Okay, durch dieses Wort unterstützt du diesen Tarot, diese Kreuzzügler, diese Hunde gegen deine Schwester. Und Kufr, und eine Sünde, weil du deine Schwester im Stich lässt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn ein Mensch einen Muslim im Stich lässt, in einer Stelle oder in einem Umstand, wo er seine Hilfe braucht, sinngemäß jetzt, ja, dann lässt ihm Allah azza wa jalla im Stich. In einer Situation, wo er seine Hilfe gebrauchen kann. Und deswegen sagt der Imam Ibn Qayyim, überliefert er von Imam Ahmad, und hört euch diese Überlieferung an, Wallahi, yani immer wenn ich daran denke, lässt sie mir Gänsehaut bringen. Imam Ahmad überlieferte und andere, dass Allah Azza wa Jal zu einen Engel befahl von den Engeln, das ist eine Überlieferung oder eine Erzählung, ja, einen Engel von den Engeln befahl, geh und vernichte das Dorf so und so. Der Engel antwortete, Ja Rabb, wie soll ich das tun, wo dort der so und so, der Abid, der Anbeter ist, der betet dich Tag und Nacht an, ja Allah. Wisst ihr, was Allah gesagt hat? Mit ihm fange an. Mit ihm fange an, denn sein Gesicht veränderte sich niemals vor Wut wegen mir, für mich. Al-Wala'u al-Bawa'i, ja Echo. Der betet. Abid, wisst ihr, was das Wort Abid bedeutet? Das ist ein Asketer, der nur betet die ganze Zeit. Ein Anbeter, der sich von der Dunya zurückgezogen hat für Ibadah. Ja? Also kein Hobbybeter, sondern ein Berufsbeter, sagen wir mal so, ja? Allah Azza wa Jalla sagt, mit ihm fange an! Al-A'adhu Billah. Warum? Sein Gesicht veränderte sich wegen Wut niemals für mich. Dies, damit wir inshallah alles handfest machen, dies ist in I'lam al-Muqayn von Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, rahimahullah ta'ala. Und deswegen, Wallahi, weder dein Gebet, noch deine Ibadat werden dir was bringen, wenn du deine Geschwister im Stich lässt. Wallahi, الذي لا إله إلا هو, und das steht im Koran. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ولا ثم لا يكونوا أمثالكم, und in einem anderen Vers, ثم ولا تضروا شيء, und wenn ihr euch weigert, wird er euch gegen ein anderes Volk ersetzen. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Oh, ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah Azza wa Jalla und seid mit den Wahrhaftigen. Und wenn jemand Interesse hat, inshallah, soll er den Tafsir von diesem Vers nachschauen. Und soll er schauen, was Allah mit den Wahrhaftigen meint. Das sind diejenigen, die für Allah Azza wa Jalla ihr Leben geben. Das sind diejenigen, die diese Dunya verlassen. Für Allah Azza wa Jalla. Thumma, was kümmert dich diese Dunya? Was kümmert dich diese Dunya? Ja, ach, ja, Allah Azza wa Jalla verspricht dir ein Jannah. Arduha ka ardi samawati wal ard. Ein Paradies, dessen Breite, nur die Breite, wie Himmel und Erden zusammen. Ja, Subhanallah. Deswegen, Subhanallah, von den schönsten Sachen in Gefängnissen. Gefängnis ist immer im Nachhinein schön, ja. Subhanallah. Eine Woche, bevor ich enthaftet wurde, Achim, wenn jemand trinken will, natürlich Bismillah, ja? Eine Woche, bevor ich enthaftet wurde, waren die Schirkschutz bei mir und der Rutschutz bei mir und haben mich über ein paar Dinge so befragt und vor allem, was habe ich vor nachher? Ich habe ihnen gesagt, dort weitermachen, wo ich aufgehört habe, natürlich, ja, inshallah. Und er sagt, von den Sachen, die immer wieder als kommen, yani, sind, Herr Mahmoud, kooperieren Sie mit uns. Arbeiten Sie mit uns zusammen. Das letzte Mal habe ich diese Frage so satt gehabt, dass ich gesagt habe, wie viel bittest du mir an? Na, wie viel willst du mir anbieten? Und diese Antwort hat ihn überrascht irgendwie so. Er wusste nicht, was er darauf sagen soll. Na, das Formelle besprechen wir noch, aber sagen Sie mal ja. Sag, na, wie viel wollen Sie mir anbieten? Sagen Sie mir eine Summe. Ich muss ja schon wissen, worauf ich mich einlasse. Sagt, ah, ist schon nervös und schwitzt schon und sucht schon sein Handy, damit das den Chef anruft, subhanallah. Und ich, 10.000? Niemals, na, 100.000? Allah Azza, ich habe einen anderen Arbeitgeber. Der gibt mir noch mehr. Deswegen, danke. Wenn jemand zum Beispiel heute Beim, was ist eine große Firma? Apple oder Microsoft oder sowas arbeitet. Und Abu Osama der Arme hat einen kleinen Computershop. So ein, ich habe keinen, nicht einmal das habe ich, aber jetzt angenommen, Jan. Kleine Höhle, so, wo er ein paar so Ersatzteile verkauft. Würde dieser, der bei Microsoft arbeitet, die Arbeit dort lassen, um dort anzufangen? Niemals. Warum soll ich bei Arbeit für Allah lassen, wo er der Besitzer, der Herrscher über diese ganze Existenz, für ein paar Hunde? Damit ich ein Hund werde? Oder Erdubillah? Ja? Deswegen haben sie gesagt, aha, warum reden sie über die Schwester? Also, sie sagen natürlich nicht die Schwester. Warum reden sie über Frau so und so? Um Seyfi Leil Ansariya. Ich werde darüber reden und ich werde die Umma darüber aufklären, was ihr Schweine mit ihr tut. Damit die ganze Umma Bescheid weiß über euch und eure Methoden. Weil dies erstens einmal meine islamische Pflicht ist, euch zu enttarnen. Und zweitens meine Pflicht ist, meine Schwester zu unterstützen. Und dann versuchen sie, Lockerung hat nicht geklappt. Oder Angebot hat nicht geklappt. Jetzt kommt die Drohung. Naja, wenn sie wieder Punkti, Punkti, Punkti bauen. Ja, wir sind in der Moschee. Ja, kommen sie wieder rein. Und ich schaue ihn so an. Nach 4 Jahren, glauben Sie mich, glauben Sie, das Gefängnis mich erschreckt oder abschreckt? Nach 4 Jahren? Kein Problem, inshallah. Mach mal da drinnen und draußen. Stimmt's? Ja? Drinnen und draußen. Lass mich reingehen, ich bringe inshallah die Shabab hier, inshallah. Wie sag ich? Bring ich die Shabab hier, inshallah, einen Bruder nach dem anderen, neuer Bruder. Sie kommen als Drogendealer und Räuber rein und kommen als Mujahideen und Muwahideen, inshallah, raus. Kein Problem. Bi'idhnillahi azza wa jalla. Ja? Mit Mujahideen meine ich natürlich, jeder Muslim soll ein Mujahid sein. Mit Dschihad für BVT ist das jetzt nicht für euch. Ja? Also Dschihadul Nafs, ja? Dschihadul Lisan, Dschihadul Jawarih. Dschihad hat nicht nur eine Bedeutung. Das ist jetzt nicht für euch, das ist für die Allah Musta'an. Khair inshallah. Allah Musta'an. Möge Allah azza wa jalla diese Tawarit vernichten. Ja, subhanallah. Unser Bruder Abu Malik ist hier, ist nicht hier, gell? Khair, inshallah. Ich sag, glauben Sie, das Gefängnis schreckt mich ab? Schreckt mich niemals ab. Nach 4 Jahren, bi'idhnillah, kein Problem. Bringt mich rein oder raus, ich mach Dawa drinnen oder draußen. Und wallahi, la ilaha illahu, ich sage die Wahrheit. Egal wo ich bin und egal was für einen Umstand ihr mitbringt, dann sagt er mir, was würde sie aufhalten? Und ich, ein kleines Geschenk. Eine Kugel hier. Ein Ticket nach Jannah, bi'idhnillahi azza wa jalla. Und was für Jannah, inshallah. Wenn die Niyya, inshallah, azza wa jalla stimmt, wenn die Niyya und Ikhlas da ist, bi'idhnillahi azza wa jalla, was gibt es Schöneres als das? Eine Kugel hier. Oder von mir aus hier oder hier, Hauptsache tödlich, inshallah. Hm? Was gibt es Schöneres als das? Wo Allah azza wa jalla im Koran sagt, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. Und betrachte nicht diejenigen, die auf Allahs Weg getötet werden als Tote. Bel ahya, sondern sie sind lebend bei ihrem Herrn. Subhanallah, werden versorgt. Deswegen, schaut, der Prophet sallallahu alaihi wasallam selber hat sich diese Stufe gewünscht. Subhanallah. Der Prophet sagt, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, bei dem die Seele von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in dessen Hand ist. La wadattu anni aghzu fi sabilillahi fa'uqtal, thumma aghzu wa fa'uqtal, thumma aghzu wa fa'uqtal. Ich wünsche mir, dass ich auf Allahs Weg kämpfe und dann getötet werde und dann kämpfe und dann getötet, also wieder auferstehen, Allah lässt mich wieder auferstehen, dann kämpfe und dann wieder getötet werde, dann kämpfe und dann wieder getötet werde. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wünscht sich diese Stufe. Was sind wir da? Und ich kann mich erinnern, ich glaube, das war Sheikh Abdullah Azzam, alayhi rahmatullah, der hat gesagt, ein schönes Wort an die Jugend. Er hat gesagt, es ist nur einmal einen Tod. Du stirbst nur einmal. So lass es fi sabilillah azza wa jalla sein. Brüder, habt ihr mal, ich weiß nicht, wie viele Leute haben Leute schon sterben gesehen? Wallahi, ich habe Leute sterben gesehen. Wallahi, achi, du denkst dir, ich will das nie. Niemals will ich das sein. Einmal kann ich mich erinnern, da haben sie mich, weil ein Sheikh von Ägypten da war, damals war ich in der Schule, ich bin mit dem Sheikh gegangen, die haben gesagt, jemand stirbt, weil er den Weg nicht kennt. Ich bin mit ihm gegangen, ich glaube, im 10. ist Wilhelminenspital. Oder im 16. Ja. Auf jeden Fall. mit dieser gelben Einfahrt. Ich 4 Jahre jetzt eingesperrt, habe ganz viel vergessen. Allah muss sagen, Khair, inshallah. Auf jeden Fall, in irgendeinem Spital, der Mann war krebskrank. Und der liegt wirklich im Sterben. Wir gehen bei ihm rein. Ihm ging es noch yani, relativ gut, sagen wir mal so. Zayak, kif halak, akhbarak. Ganz normal geredet, kein Problem. Jetzt stirbt er. Sag la ilaha illallah. Nichts kommt raus. Ya Rajul, sag la ilaha illallah. Als steckt das da drinnen, will nicht rauskommen. Okay, wer ist das? Das ist meine Frau. Wer ist das? Das ist mein Sohn. Was hast du da auf dem Tisch? Das ist ein Apfel. Okay, sag la ilaha illallah. Nein, nichts geht. Sag la ilaha illallah. Wallahi, ich habe yani, diese Situation war für mich so, yani, ich bin wie geschockt da gestanden. Ja, der Sheikh hat Erfahrung damit gehabt, yani, subhanallah. Nichts. Und er ist gestorben. Und du merkst, wie seine Seele fängt von den Zehen an. Kommt raus. Und er hat so geschrien, ja Achi, dass ich dachte, die Leute von Salzburg hören ihn zu. Dann die erste Frage, die der Sheikh gefragt hat. Hat er gebetet? Seine Frau hat gesagt, ab und zu. Dann ich aus dem Schock heraus frage sie, wann hat er das letzte Mal gebetet? Sie sagte, vor 6 Jahren. Das ist ein Tod. Den anderen Tod kennen wir, die Brüder, die lächeln. Du siehst die Masha'Allah lächeln. Ha? Nichts. Ha? Komm, pick. Ha? So wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, da yajidu shahid min alam al-mauti illa kama min alam al-qatli illa kama yajidu ahadikum min mas al-qars. Der Shahid, von dieser Schmerz des Todes bei ihm, ist wieder einer von euch, wenn er gezwickt wird. Das ist alles. Allahu Akbar. Allahu Akbar, was ist los? Von was fürchten wir uns? Und dann kommt ein Bruder, möge Allah Azzawajal ihm recht leiten, inshallah Azzawajal, und sagt, ja Abu Usama, du schadest uns. Ich schade euch. Ja, ich bin ins Gefängnis gegangen, nicht ihr. Womit schade ich euch? Subhanallah, ja, durch deine Haft hast du die ganze Umma geschadet. Allahu Akbar. Ha? Hast du weniger zum Essen bekommen? Oder haben sie ihm die Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld gekürzt oder was weiß ich was? Das ist ja seine Dunya. Ha? Und er steht, wallah, er steht vor seinem BMW-Wagen oder was weiß ich was. Auf jeden Fall, ich kenne mich überhaupt nicht aus, ich kann nicht einmal Auto fahren. Auf jeden Fall, er steht vor einem teuer. Er scheint mir teuer. Um die Wahrheit zu sagen, inshallah. Als er dann das nicht geklappt hat, wisst ihr, was er gesagt hat? Du schadest der Dawa. Ich schade der Dawa. Wisst du, wallahi, elend ist diese Dawa. Und verflucht ist diese Dawa, die uns diktiert, unsere Schwestern im Stich zu lassen. Was hat diese Dawa dann für einen Sinn? Was hat die Leute machen jetzt Dawa für Dawa. Der Zweck von der Dawa ist die Dawa. Und Dawa über Dawa, Dawa über Dawa. Ja? Voriges Mal in irgendein Murji-Aram, ja? Macht er ein ganzer Vortrag, 3 Stunden, 2 Stunden über Masturbieren. Wal'iyadhu billah. Ja? Okay, das ist ein wichtiges Thema. Keine Frage. Und Islam behandelt alle Themen. Aber ja, Achi, die Umma wird abgeschlachtet. Und du redest über Masturbieren. Ja, Achi, lass sie masturbieren. Aber sie sollen aufstehen für Allah, Azzawajal, subhanallah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wird beschimpft und beleidigt und als Hund gezeichnet. Wo sind die Männer von Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wo? Ha? Hier in Österreich ist das passiert. Wo waren wir? Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam Fidahu Abi Ummi als Kinderschänder bezeichnet wurde. Wo waren wir? Wo war jeder von uns? Und wo, bis jetzt? Ha? Wallahi, nicht einmal eine Demonstration. Und eine Demonstration in so einem Fall ist nicht einmal angesagt. Aber nicht einmal das ist passiert. Und damals, in diesem Fall war ich im Gefängnis, aber damals, als dieser Hund von Dänemark das gemacht hat, ha, habe ich mir gedacht, das ist ein Thema, worauf sich alle einigen können. Sogar diese Hunde, ha, diese Mortadin von Glaubensgemeinschaft. Und ich bin damals zu denen gegangen. Habe gesagt, wir organisieren eine friedliche Demonstration. Wisst ihr, was mir die Antwort war? Nein. Nein. Wir treten mit der dänischen Regierung in Dialog. Qatalakumullah. Und sie haben sich hier, Omar Rawi und andere, haben sich hier ich weiß nicht, im Rathaus oder irgendwo, haben sich hier mit dem dänischen Ministerpräsidenten, der jetzt der NATO-Generalsekretär, getroffen und haben gelacht und fast umarmt und fast sich geschmust und geküsst, yani, subhanallah. Während die Muslime, und alhamdulillah, die Muslime auf der Straße von Wien waren und demonstriert haben. Und das war gar nichts. Am Ende stand ich alleine da und habe die Muslime für Demos organisiert. Und ich dachte mir, das wird niemals klappen. Und subhanallah, aber ja, und merkte das gut, wenn du etwas für Allah Azzawajal tust, Allah unterstützt dich. Mehrere tausend sind gekommen. Und wallahi, und ich betone es noch einmal, eine Demonstration in diesem Fall ist nicht angesagt. Und ich brauche nicht mehr zu reden. Wo warst du, als die Scharia von Allah Azzawajal in alle Länder mit den Füßen getreten wird? Wo warst du, wo in Moscheen, in dieser Stadt und in anderen Städten, in Moscheen wird zu Schirk aufgerufen. Wal'iyadhu billah. Wahlplakate in Moscheen. Wallahi alladhi la ilaha illahu, das ist Schirk. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, an i'budu allaha wa ijtanibu at-taghut. Und wir sandten zu jedem Volk einen Gesandten, der ihnen predigte, gebührt der Ibadah nur Allah und meidet den Taghut. Aber diese Ungerechten, diese Heuchler, haben das geändert und haben sich an den Tarot geklebt. Iftarfest in der Hofburg. MashaAllah, kommen die ganzen Turbane und gehen in der Hofburg. Ja, Achi, und jetzt schau dir diesen Unterschied an. Einer der Tabi'in sagt zu einem Schüler von ihm, in welcher Zeit? In Zeit von Mu'tasim, in Zeit von Harun al-Rashid, in Zeit, wo der Islam... Wo mit dem Islam geherrscht wurde. Aber die Herrscher waren manchmal ungerecht. Nur ungerecht. Weißt du, was er zu seinen Schülern sagt? Er sagt, wenn du einen Gelehrten oder einen Koranträger siehst bei der Tür des Sultans, dann geh von ihm weg, denn er ist ein Munafiq. Bei wessen Tür? Bei der Tür von einem muslimischen Sultan, von einem muslimischen Herrscher, der mit Islam herrscht. In der Zeit, wo Al-Mu'tasim, wenn eine muslimische Frau nur geohrfeigt wurde in Amuriya, hat er gesagt, Wallahi, ich werde dich rächen, hat ihr eine ganze Armee geschickt, hat die ganze Stadt vernichtet und eingenommen und die zwei Türme da drinnen vernichtet. Ja, die zwei Türme. La Mustan. Das ist die Zeit. Ja, das ist wirklich so passiert. In Amuriya gab es zwei große Türme und die Muslime haben das vernichtet. Zwar nicht mit Flugzeugen, aber die haben das vernichtet, ja. Allah muss da. Khair inshallah. Allah muss da. Nur weil eine muslimische Frau geohrfeigt wurde. Sie wurde nur geohrfeigt. Und dann hat sie gerufen, wa mu'tasima! Also, das ist zu ihm gekommen. Wie viele Schwestern sagen heute, wa Islama? Wie viele? Wie viele? Wo soll ich anfangen? Soll ich mit Sajid al-Rishawi in Jordanien anfangen? Oder soll ich mit, Wallah, ich habe den Namen von dieser Schwester vergessen, in Arabien, mehrere Schwestern in Arabien, oder soll ich mit Ummu Sayfillah al-Azariya in Deutschland anfangen, oder soll ich mit Ummu Ubaida, Malik al-Arud in Belgien, die zu 8 Jahren Haft verurteilt wurde, die Frau, die Witwe eines Schahids, die Witwe eines Helden. 8 Jahre Haft in Belgien. Oder soll ich über die Frau von Muhammad Siddiq Khan in England oder die andere Schwester in England reden? Oder soll ich von den Frauen und die Familie von Sheikh Osama Bin Laden in Pakistan reden? Oder soll ich von den Frauen von die Frau und die Kinder von Sheikh Abu Hamza al-Muhajir im Irak reden? Eine Frau und eine Kinder. Das hat nichts mit Terrorismus zu tun, subhanallah. Eine Frau, ja Ibadallah, eine Frau und 3 Kinder. Der Älteste ist 5 Jahre alt. Wird seit 2 Jahren beinahe, ist sie bei den Rawafid, bei den Schiiten in Gewahrsam. Die Frau von Kriegsminister von Islamischen Staat vom Irak. Was glaubt ihr, was die Rawafid mit ihr machen? Dieser Bruder hat sie vernichtet. Was glaubt ihr jetzt, was sie mit dieser Schwester machen? Frau und 3 Kinder. Die Kinder kamen vor ein paar Tagen ins Haus. Oder die Familie von Sheikh Osama. Sagt, was ihr wollt über Sheikh Osama. Aber das ist seine Familie. Ja, sogar nach dem Tarut-Gesetz sind sie Unschuldige. Warum sind sie in Haft? Warum redet niemand darüber? Wo sind die ganzen Imame? فويس القرضاوي ها ده في zwei österreichische Geiseln in islamischen Maghreb, die die Brüder damals entführt haben, damit ich und meine Ex-Frau rauskommen, ha, damals als sie verlangt haben, dass ich und meine Frau rauskommen oder meine Ex-Frau rauskommen, ist Al-Qaradawi jeden Tag in Al-Jazeera. Er rennt wie ein Affe, Wallah, subhanallah. Ha, lass sie frei und das ist Haram und das ist Lajus und. Und ihr setzt Betrüger und ihr setzt Terroristen und. Wo ist Al-Qaradawi über das? Warum redet er nicht? Wo ist Omar al-Rawi? Ha? Der über jeden Kafir spricht. Ha? Appell nach einem Appell. Jeden Tag auf Al Jazeera. Und redet mit Weisheit. Masha'Allah, auf einmal kommen hier die ganzen islamischen Beweise, kommen hier auf einmal. Ha? Und es ist natürlich Beweise nach ihrem Verständnis. Wal'a'adhu billah. Ha? Und es ist meistens sind das Worte der Wahrheit, mit der Falschheit aber beabsichtigt wird. Islam hat verboten, unschuldige Leute zu töten. Ja, stimmt. Islam hat verboten, unschuldige Leute was anzutun. Ja, das stimmt. Nur auf was setzt du das um? Warum redest du nicht mit deiner Regierung? Ha? Wallahi, ich habe damals einen Brief an die Justizministerin geschrieben. Ha? Ich habe mich für mich und meine Ex-Frau die Tierrechte verlangt. Wallahi, ladhi la ilaha illahu, wir haben die Tierrechte verlangt. Und nicht einmal das wurde uns gewährt. Wo ist es? Warum reden Sie nicht über diese Frau, über diese Schwester? Wallahi, nicht aus der Religion aus. Abu Jahl, der Pharao dieser Umma. Ha? Als zu ihm gesagt wurde, warum gehst du nicht einfach rein in das Haus von Muhammad sallallahu alaihi wasallam und tötest ihn einfach? Er sagte, wow, soll etwa die Araber erzählen, dass Abu Jahl, dass ich, yani, er nennt sich sicher nicht Abu Jahl, yani, aber Amr ibn al-Hakam, aber sollen die Araber erzählen, davon sprechen, dass Abu Jahl, dass ich die Töchter von Muhammad erschrocken habe? Das war für ihn eine Schande, eine unerträgliche Schande. Für ihn war das leichter, den Propheten zu ertragen, als diese Schande, dass über ihn gesprochen wird, dass er Mädchen von einem Mann in seinem Haus erschrocken hat. Abu Jahl, wallahi, Abu Jahl hat mehr Ehre gehabt und mehr Würde gehabt als die ganzen Murtadin heute. Ha? Wallahi, ich habe hier auf meinem PC ein Video und ich kann es jedem Bruder gerne geben. Ha? Von einem Bruder, ha? Und seine Frau. Ha? Sie wurden von den Murtadin in Irak getötet. Von Murtadin, von Murji'a. Von diesen Gruppen, die Murji'a, die sagen, wir sind friedlich. Sie sind friedlich gegenüber A'da Allah Azza wa Jal. Aber wenn es um uns geht, wenn es um Wahidin geht, wallahi, sie erheben, wenn sie Atomwaffen hätten, sie würden sie auf uns schießen. Ha? Sie haben sie getötet. Aber schau, was sie mit den Leichen einer Schwester machen. Yani, Eib, yani, subhanallah. Sogar, yani, manche Kuffar wissen die Würde des Toten zu bewahren. Sie greifen die Schwester aus, steigen auf sie und nehmen sich Fotos gegenseitig. Wallahi, und deswegen sind die Murtadin schlimmer als die Mimwan-Kuffar. Ich kenne Brüder, ich kenne persönlich Brüder, der sagt, ja Achi, ich gehe nach Guantanamo und lande nicht bei Hosni Mubarak oder irgendeinem anderen Hund. So. Und das zeigt ja, dass als die Amerikaner mit Brüdern nicht fertig wurden in Guantanamo, wo haben sie hingebracht? Ha? Nach Ägypten, nach Jordanien, in diese Länder, diese Tawarit, diese Murtadin. Ha? Und deswegen, wallahi, entweder wir stehen für unsere Schwester auf, oder wallahi, ladhi la ilaha ghayru. Allah Azza wa Jal wird uns zur Rechenschaft ziehen. Allah Azza wa Jal wird hart mit uns abrechnen. Jede, wallahi, die Schwester sagt, ich mache Dua gegen jeden, der mich im Stich lässt. Ihr seid alle meine Feinde am jüngsten Tag. Jeder, der von dieser Schwester hört. Und ich habe es euch ausgerichtet. Ja? Gestern habe ich einen Brief von dieser Schwester bekommen. Und vielleicht nebenbei angemerkt, die Schwester, ich bin der, yani, die hat mich dazu, inshallah, beauftragt, oder sie hat mir die Verantwortung gegeben, dass ich die Quelle bin, die in ihren Namen sprechen darf. Sie hat mir einen Brief geschrieben. Ja? Sagt, ja, Achi, sie ist am Freitag wieder ins Gefängnis gekommen. Ja? Sagt, ja, Achi, das Erste, was sie gemacht haben, sie haben ihre Habaya weggenommen. Und dann haben sie ihre Hijab weggenommen. Dann haben sie ihr eine enge Hose gegeben und ein enges T-Shirt. Und so muss sie jetzt, sie darf nicht einmal eine Kopfbedeckung tragen. Und so muss sie jetzt vor Kuffarmen herumlaufen. Sie haben ihr Koran weggenommen, ihre Bücher weggenommen und sie sitzt in einer Zelle mit lauter Götzenbilder und mit lauter Kuffar. So wird mit unserer Schwester umgegangen. سندي مسلمة، ها بو سندي مسلمة، والله الذي لا إله إلا هو داسيس أني شاندة، داسيس أني شاندة. Jeder von uns sollte sich ein Kopftuch anziehen, ja, und ein Niqab und sollte bleiben. Und ich als Erster. Yani ich schließe mich von da nichts aus. Ja, es würdiger für uns, als wenn wir zuschauen, wie unsere Schwestern, ja, angegriffen werden von dieser Hunde. Und Uqsimu Billah, ich habe das selber gesehen. Oder willst du warten, dass du das erlebst, was ich erlebt habe, dass ein Kafir beinahe deine Frau vor deinen Augen schlägt und du kannst nichts tun? Wallahi alladhi la ilaha illahu. Jeder von uns wird darüber befragt. Jeder von uns wird darüber befragt. Über jede Schwester. Wie viele Schwestern haben gesagt, wa islama? Wie viele? Ha? Eine Schwester, ha, schreibt mir aus einem Gefängnis, und ich darf leider den Namen dieser Schwester nicht nennen jetzt, damit ich sie nicht schade. Sie hat mich gefragt, ob Selbstmord in ihrem Fall erlaubt ist. Die Schwester will sich umbringen. Sie sagt, ich kann das nicht mehr. Und dann habe ich sie gefragt, was ist passiert? Sie hat gesagt, wenn du das weißt, wenn ich dir erzähle, was mit mir passiert ist, entweder du stirbst vor Schock oder dein Fleisch wird sich von den Knochen lösen. Und fragt mich, ob sie Selbstmord begehen darf. Sie will sich aufhängen. Aber sie hat Angst vor Allah. So fragt sie. Seht ihr, wie weit unsere Schwestern kommen? Ja? Und wir glauben, wir sind in Europa, es kann nichts passieren. Wallah al-Azim, es passiert. Es passiert alles. Aber hier ist es versteckt. Wallahi, ich kenne persönlich eine Schwester, die war mit meiner Ex-Frau in der Zelle. Ja? Wallahi, sie war hochschwanger und sie war im Gefängnis. Und als sie ihr Kind auf die Welt in ein Spital, in ein Gefängnis, Krankenhaus gebracht haben, haben sie ihre Hände und Füße an das Bett gekettet. Mit der Begründung, Fluchtgefahr während der Geburt. Seht ihr? Ha? Das ist der Fall, was passiert. Wallahi, ich kenne Brüder im Gefängnis und ich habe sie selber gesehen und selber gehört, vor allem im Landesgericht hier in der Nähe, ha? Die geschlagen wurden für nichts. Einfach so aus Lust und Laune. Wallahi, ich kenne einen Bruder und manche dieser Brüder, die hier jetzt sitzen, kennen ihn auch persönlich. Er ist im Gefängnis verurteilt worden zu geistig abnormer Rechtsbrecher. Maßnahme. Das heißt, er kommt in die Psychiatrie, weil er verrückt ist. Er kommt in die Psychiatrie. Wann er rauskommt, das entscheiden die. Keine feste Strafe. Er kann 20 Jahre bleiben, 50 Jahre, egal. Psychiatrie. Wisst ihr warum? Wisst ihr, warum sie diesen Bruder zu verrückt erklärt haben? Der Bruder hat nichts gemacht. Nach ihren Gesetzen hat er Raub begangen. Nach ihren Gesetzen. Vorsichtig, ja? Aber warum haben sie ihn zu verrückt erklärt? Weil er gesagt habe, sie haben ihm gesagt, du hast was Verbotenes getan und deswegen wirst du dafür bestraft. Dann hat er ihnen gesagt, verboten oder nicht, entscheidet nur Allah. Und ich akzeptiere nur Allahs Scharia. Deswegen haben sie ihn für verrückt erklärt. Und der Bruder ist jetzt in der Psychiatrie, sogar Koran haben sie ihm weggenommen. Was wollt ihr noch? Ein Bruder in England sitzt seit 12 Jahren in Untersuchungshaft. Seit 12 Jahren. Dr. Adel Abdelmajid. Seit 12 Jahren. Er sitzt im gleichen Gefängnis, wo Sheikh Abu Qatada sitzt. Und Sheikh Abu Qatada, genau das gleiche. Was hat Sheikh Abu Qatada für eine Strafe? Okay. Sitzt seit ein paar Jahren. Sheikh Omar Abdulrahman, der Imam des Tafsirs in dieser Zeit, 270 Jahre Haft hat er in Amerika bekommen. Warum? Ein blinder Mann hat das Red Tree Center versucht in die Luft zu jagen, angeblich 93. Ein blinder Mann, ja, hat eine Autobombe gebaut, mashallah, ja, und hat sie in das Red Tree Center reingefahren. Ja, ach, ich wundere dich nicht, das sind Amerikaner, eine geistige, ein bisschen zurückgeblieben, subhanallah. Ja, aber wenn wir über Amerikaner reden, ja, ich weiß nicht, wie viel, da gab es eine Statistik, 70% der Amerikaner glauben, dass Irak irgendwo in Südafrika ist. Ja, ne, subhanallah. Da sieht ihr, wie weit die sind. Amerikaner nennen alles andere, was nicht Amerika ist, over the seas, über den See. Alles. Ja, sogar Mexiko ist über den See, mashallah. Nachkommen von Affen, Wallah. Auf jeden Fall, 270 Jahre haben sie ihm gegeben. 270 Jahre, ein Gelehrter. Der Imam, er war der Direktor der Tafsir-Universität in Kairo. Azhar-Universität. Alim. Alim, wisst ihr, was Alim bedeutet? Und jetzt ist eine Nachricht von ihm rausgekommen. Wochenlang darf er nicht einmal in den Spazierhof gehen. Angeblich finden sie den Schlüssel von seiner Zelle nicht. Seht ihr? Seht ihr? Er sagt, Tage und Monate und Jahre vergehen und ich finde niemanden, mit dem ich spreche. Und der ist ein Scheich, ein Behinderter. Wie sagt man das höflicher? Behinderter. Ja, behindert nicht das Schimpfwort jetzt, sondern ihr versteht inshallah, was ich meine. Ja? Beschränkter. Eingeschränkter. Eingeschränkter. Barakallahu fik. Ja? Braucht Hilfe. Nichts. Nichts. Oder unsere Brüder in Guantanamo. Ja? Konzentrationslager dieser Zeit. Sind das keine Konzentrationslager? Ja? Dieser Hund, als er an die Macht gekommen ist, dieser Affe mit riesen Ohren wie der Affe, ja? Subhanallah, kommt raus und sagt, ich werde Guantanamo schließen. Und die Muslime, wie die Geier, Subhanallah, ja? Viele Muslime, diese Törichten, ja? Haben geklatscht. Und ich habe damals schon einen Text geschrieben vom Gefängnis aus, habe Titel, es hat sich nichts geändert. Das ist ein Kommentar über die amerikanischen Wahlen. Es kommt inshallah eh bald auf Deutsch inshallah raus. Es wurde aber bereits schon damals auf Arabisch veröffentlicht. Was ich damit meine, Leiden gibt es viele. Unsere Geschwister in Somalia verhungern. Wegen was? Ja, weil diese Hunde hier im Westen nicht zulassen wollen, dass der Islam dort herrscht. Ja, und jeder, der verblendet ist, sagt, Amerika führt einen Krieg gegen die Muslime in Irak und Afghanistan, weil die Al-Qaida am 11. September begangen hat, dann soll er mal den Mund halten. Ja, und dann frage ich ihm zwei Fragen. Erste Frage, warum hat Amerika, sie sagt, es gab Informationen, dass Amerikas, die wollten Saddam wegbringen, weil er irgendwas mit Al-Qaida war, bla bla bla. Okay, was hat Ansarul Islam im Nordirak damit zu tun? Warum wurde Ansarul Islam im Nordirak angegriffen? Die ersten Raketen, sind dort gelandet. Die Brüder haben eine mini-islamische Stadt gehabt. 6 oder 8 Dörfer. Aber das sogar 8 Dörfer, die nach der Scharia beherrscht werden, waren zu viel für Amerika. Konnte sie nicht ertragen. Ja? Warum hat sie diese Dörfer den Erdboden gleich gemacht? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, warum sind sie Jahre später, 2006, 2007, gegen die muslimische, islamische Gerichte in Somalia vorgegangen? Warum? Was hat islamische Gerichte? Da waren alle drinnen. Ja, nicht, das sind keine Dschihadisten. Ikhwan, Dschihadisten, Salafisten, Sufisten, was gibt's noch? Murjisten, alles war da drin. Waren keine Bin Laden-Leute. Ja. Sheikh Osama alayhi rahmatullah. Ja? Wurden angegriffen, wurden mit den Helikoptern und Hubschrauber und Flugzeugen und B-52 Flugzeuge gejagt. Warum? Warum wird dieses Volk in Somalia, warum wird das gegen ihn geführt? Das können wir nicht zulassen. Gestern, die amerikanischen Kampfflugzeuge bombardieren Städte in Jemen. Warum? In Somalia auch. Und in Somalia. Barakallahu fik. Warum? Was hat Al-Shabaab mit Amerika zu tun? Aber Amerika und der Westen hier, und Wallahi, Bush hat die Wahrheit gesprochen, aber Wallahi, wir Muslime hören nicht zu. Und das macht mich meistens wahnsinnig. Wenn wir sagen, die führen einen Krieg gegen den Islam, sagen sie, du interpretierst das falsch. Wenn du ihnen dann zu ihnen kommst, sagt, das sagt er wortwörtlich. Na, er hat sich versprochen. Subhanallah. Er hat gesagt, das ist ein Kreuzzug. Er hat es gesagt. Mit seiner eigenen Zunge. Ja, wir haben ihm das nicht reinkopiert mit irgendeinem Video oder so. Er hat das gesagt. Dies ist ein Kreuzzug. Wir kämpfen im Namen von Jesus. Von Jesus. Und er hat gesagt, sie kämpfen bei uns, sie kämpfen für einen Idiotengott. Er hat das gesagt. Und dann hat er, und hört zu, Muslime, das Problem von uns, wir hören nicht zu. Als damals diese Allianz in Irak gewackelt hat, Was hat er gesagt? Er hat gesagt, ich kämpfe für euch alle. Er sagt das an Europa. Denn diese Leute, wenn sie siegen, werden sie sie wollen einen Staat errichten von Indonesien bis nach Marokko. Allahu Akbar. Der Lügner hat die Wahrheit gesprochen. Ja, das, genau deswegen kämpft er gegen uns. Genau deswegen. Dann kommen manche Vollidioten, Wallahi, Vollidioten. Ach, das ist kein religiöser Krieg. Er will vom Dschihad abhalten, er will von Solidarität mit Muslimen abhalten, ha? Zu Muslimen abhalten. Und deswegen sagt er, ach, das ist kein religiöser Krieg. Die wollen nur das Öl. Ja, yani, subhanallah, Dschihad ist erlaubt. Nur wenn sie gegen uns einen religiösen Krieg führen und wenn sie unser Öl und unser Land ausrauben wollen, sagen wir bitte sehr herzlich willkommen, oder was? Ja, yani, was ändert das an den Hukm? Und deswegen, Wallahi, entweder, wenn wir wirklich wahrhaftig sind mit Allah, schweigen wir nicht. Denn Wallahi, jemand, der die Wahrheit kennt und sie nicht ausspricht, ist ein stummer Teufel. Genauso wie der Sprecher mit der Wahrheit ein sprechender Teufel ist. So wie Ibn Qayyim in I'lam al-Muqayyin gesagt hat. Und darüber habe ich gestern schon im Vortrag geredet. Und deswegen haben wir, ich und Bruder Abu Malik und andere Brüder uns, Alhamdulillah, zusammengeschlossen und wir haben uns geschworen, dass wir die Wahrheit sagen werden, selbst wenn es uns unsere Köpfe kosten wird. Bi'idhnillahi azza wa jal. Und Wallahi, das wünschen wir uns. Wallahi. Wallahi, yani, gerade gestern habe ich mit Abu Malik oder ich weiß nicht, mit Abu Shuhada war das, ich weiß nicht, mit wem ich da gesprochen habe, ich habe gesagt, Wallahi, ich bin dieses Leben satt. Und dann noch dazu die Leute, die mich tadeln und Abu Malik tadeln und die Leute tadeln, sagen wir Schaden. Was gibt es noch? Was gibt es noch? Was hast du noch, worauf du sagst, darauf muss ich aufpassen? Was gibt es noch? Unsere Religion, Allah Scharia ist weg, der Prophet wird beschimpft, unsere Ehre ist weg, unsere Schwestern werden vergewaltigt und ins Gefängnis geworfen. Was haben wir noch? Kein Dien und keine Dunya. Erniedrigt in der Dunya, schaut den Dschihad an. Den Dschihad, diese Boote von Afrika nach Europa. Masha'Allah, da nehmen die Leute alles auf sich zu. Die Hälfte stirbt, ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht aus. Mindestens die Hälfte in jedem Boot, diese Todesbooten oder wie man das nennt, sterben auf dem Weg. Diese kleinen Fischerbooten, darin sind 300, 500 Leute. Und die nehmen die überqueren das Meer damit. Schaut, da kommt auf einmal der Dschihad, die Anstrengung, der Sabr. Aber wenn du ihm sagst, Achi, steh einfach nur und verteile diesen Flugblatt oder rede die Wahrheit, ein bisschen Zauber, ne? Auf einmal kommt die Angst. Subhanallah. Und immer wenn ich solche Leute sehe, in Gefängnissen sind sehr viele von ihnen Araber, vor allem die von arabischen Ländern mit diesen Booten kommen, ich sage, ja, Miskin, ich wünschte, ich könnte mit dir tauschen. Ich gebe dir meinen Reisepass und meine Staatsbürgerschaft und alles da. Ich brauche den Dreck nicht. Und lass mich zurückgehen. Wallahi, wenn ich könnte, ich würde sofort. Denn ich bin nicht freiwillig in dieses Land. Ich bin mit Handschellen in dieses Land gebracht worden. Ich war schon weg. Die haben mich mit Handschellen zurückgebracht, subhanallah. Als sie eine hinter dir, subhanallah. Du musst hier bleiben. Das Lustigste, das ist nebenbei eine lustige Sache. Ein Wärter einmal im Gefängnis bringt mich vom Besuch zurück. Dann schaut er mich so an. Herr Stepata, entweder du ziehst dich ordentlich, ja? Oder du schleichst dich, woher du gekommen bist. Ich sah ihn so an. Und sag, was meinen Sie jetzt? Ich sag, ja, wenn es dir nicht passt, dann schleich dich. Ich sag, hörst du, sperrst mich ein und sagst, schleich dich. Ja, ne, mach die Tür auf. Ich schleich mich freiwillig, subhanallah. Er tut mich die ganze Zeit aufsperren, Tür hinter Tür. Und sag, schleich dich. Wohin? Ich kann nicht ohne dich, Mann. Du musst mit mir gehen. Ich komme, wir kommen keine Tür auf, subhanallah. Ja? Und deswegen, Wallahi, Wallahi, wir haben uns vorgenommen, bi'idhnillahi azza wa jal, die Wahrheit zu sagen. Und wir werden diese Dauer machen. Und Wallahi, selbst wenn ich alleine auf der Straße gehe und diese Dauer mache, ich werde sie machen. Bi'idhnillahi azza wa jal. Und wir werden unsere Geschwister unterstützen. Wir werden unsere Schwester unterstützen. Sayfullah al-Ansariya, Ubaida, die ganzen Schwestern. Wallahi, alladhi la ilaha illahu. Wir unterstützen sie, bis wir sterben. Und wir geben ihnen schon die Lösung. Sie können uns töten. Aber bi'idhnillahi azza wa jal kommt dann 1000 Abu Osama raus und 1000 Abu Malik raus und 1000 und 1000 und 1000. لا إله إلا الله. Ja? Weil diese Religion, diese Religion bleibt am Leben durch das Blut der Shuhada. Ja? Hätten wir was von Ibn Taymiyyah gehört, wenn er nicht verfolgt wurde? Hätten wir von wem noch? Ja? Von den ganzen Helden, Salah ad-Din, ja? Wenn er nicht gelitten hätte? Hätten wir von Sheikh Osama was gehört, wenn er nicht gelitten hätte? Und die ganze Welt ihm bekämpft hätte? Und Wallahi, ya Ikhwa, wenn die Tawarit euch bekämpfen, und wir müssen langsam inshallah fertig werden, wenn die Tawarit euch bekämpfen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass ihr auf der Wahrheit seid. Jetzt könnt ihr sagen, bringt einen Beweis her. Sag, hader. Allah azza wa jalla sagt, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوا. Und sie werden nicht aufhören. Sie werden nicht aufhören, euch zu bekämpfen, bis sie euch von eurer Religion abtrennen gemacht haben, sofern sie das vermögen. Erster Vers. Zweiter Vers. وَلَنْ وَلَنْ. Und wer Arabisch kann, kennt den Unterschied zwischen La وَلَنْ. La ist Nein. Verneinung. Normale Verneinung. Lan ist eine ewige Verneinung. Eine ewige. Lan. Niemals. Ja? وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Und niemals werden die Juden und Christen mit euch zufrieden sein oder mit dir zufrieden sein, bis du ihrer Religion und ihrem Weg und ihrem Glauben folgst. Das, ja, la ilaha illallah. Und deswegen, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Rasulullah, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das erste Mal, wo Jibril alaihi salam zu mir gekommen ist, in Ghar Hira, und der Prophet, wir kennen alle diese Geschichte, wo er Angst gehabt hat und zu Khadija radiallahu anha gelaufen ist und so weiter. Und Khadija hat ihn dann genommen zu einem Cousin von ihr, Waraq ibn Nawfal, der Christ war oder Christ wurde in der Jahili. Und er hatte das hebräische Buch, also die Bibel, gelesen. Und er konnte das lesen. Und als der Prophet ihm erzählt hat, was da passiert ist, er sagte, Wallahi, das ist der gleiche, der auf Musa a.s. gekommen ist. Und dann sagte er, ich wünschte, und hört euch gut zu, dass ich wünschte, Laytani fiha jaza'an, jaza'an, if yukhrijuka qawmuk. Ich wünschte, ich wäre da stark, wenn dein Volk dich vertreibt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam schaut ihm an, yani, weiß er nicht, wer der Prophet ist? Muhammad, von den edelsten Stamm, von der edelsten Familie, von der edelsten, alles edel, alles hochrangig. Mit wem redet er da? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam schaut ihm an und sagt, awam ukhrijihum, werden sie etwa mich vertreiben? Und schaut, und das sollte jeder von uns mit Gold schreiben. لم يأتي رجل قط أو لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي. Niemand kam mit das Gleiche, womit du gekommen bist, außer dass er angefeindet wurde. Also wenn du angefeindet wirst, bist du auf was? Auf der Wahrheit. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Rasulillah, der Hadith ist bei Muslim, sagt, bada'a al-Islam ghariban. وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء. Der Islam begann fremd. Fremd. Und er wird als Fremder wieder zurückkehren, wie der angefangen hat. Heute. Wenn du so oder so oder so oder so auf der Straße gehst, fremd, komisch. Allahu Akbar, Alhamdulillah, eine Ehre. Eine Ehre, Wallahi, الذي لا إله إلا هو, das ist eine Ehre. Fremd. Er wird wieder als Fremder zurückkehren, wie er angefangen hat. So, Tuba. Tuba hat zwei Bedeutungen, inshallah erkläre ich gleich. Tuba für die Ghuraba, für die Fremden. Tuba kann Heil bedeuten, Heil sein dem Fremden. Und in einer anderen Überlieferung sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Tuba ist ein Baum im Jannah, in deren Schatten, ich glaube, der Reiter 1000 Jahre reitet und er überquert sie nicht. Okay? Allahu Akbar. Ja, Achi, die wahre Allahs ist teuer. Die wahre Allahs ist das Paradies. Und das Paradies ist nicht minderwertig, damit jeder das erlangen kann. So, mach was dafür. Tut was dafür. Tut was für La ilaha illallah. La ilaha illallah ist kein Wort, das einfach so ausgesprochen wird. Wallahi, nein. La ilaha illallah braucht Männer. Min al-mu'minina. Rijal. Rijal. Rijalun. Sadaqu ma'ahadullah alayh. Von den Gläubigen sind Männer. Die das wahrhaftig in dies waren, was sie Allah versprochen hatten. فمنهم من قضى نحبه. ها؟ منهم من قضى نحبه. Von ihnen sind welche, die das schon abgegeben haben, ja nicht schon gestorben oder schon gegangen sind. Ja? Unsere Schiuch, unsere geliebten Brüder. Möge Allah Azza wa Jalla sie als Shuhada annehmen. Und möge Allah jede Zunge lähmen, die Schlechtes über sie redet. Und möge Allah Azza wa Jalla uns ihre Fußstapfen folgen lassen, beten Allah Azza wa Jalla. Ja? فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ ومنهم من ينتظر واندري وارتن noch darauf وما بدلوا تبديلا und die haben nichts geändert. Die ändern das, was worauf wir waren, als der Sheikh noch da war, als die Schiuch da waren, verändern wir nicht. Nein, wir bleiben standhaft. Wallahi, wir bleiben standhaft. Bombardiert uns, vernichtet uns, tötet uns. Wallahi, wir bleiben standhaft. Entweder wir leben im Schatten des Islams oder wir sterben edel und stolz. Es gibt keine andere Wahl. Es gibt für mich persönlich gibt es keine andere Option. Wallahi, entweder ich lebe als Muslim und, oder ich sterbe als Muslim. Keine andere Wahl, keine andere Option. Es gibt, darüber wird nicht verhandelt. Ha? Wallahi, alladhi la ilaha illahu. Entweder wir errichten den islamischen Staat wieder auf der ganzen Welt. Ha? Und inshallah, die Zentrale wird das Weiße Haus sein. Inshallah, azza wa jalla, bi'idhnillah. Und lacht nicht darüber. Wallahi, das ist nicht schwer für Allah. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ها؟ ويس عاد ويس ثمود. ها؟ وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. Was ist Amerika im Vergleich zu Thamud? Thamud haben Häuser, Straßen in die Berge eingegraben, oder wie nennt man das? Schaut sie an in Jordanien. وفرعون ذي الأوتاد. Die Pharaos. Ha, und die ganze Welt fasziniert sich heute über die Pharaonen und ihre Zeit und was das für Macht war. Wo sind sie alle? Weg. Ha? In den Mistkübel der Geschichte. Und wallahi, bi'idhnillahi azza wa jal, Amerika wird ihnen folgen. Und jeder, der an sie klammert. Und wallahi, yani, wenn wir darüber gesprochen haben, Amerika wird vernichtet, Amerika geht zu Ende, vor 10 Jahren ungefähr, hat man uns ausgelacht. Heute Welt der Wunder Magazin, Amerika stirbt. Spiegel Magazin, Amerika geht unter. Allahu Akbar. Und das ist durch Allahs Macht und Befehl geschehen an erster Stelle und dann durch die gläubigen Männer dieser Umma. Durch die gläubigen Männer dieser Umma. Wallahi, ya Ikhwa, das ist eine Ayah, ein Zeichen für Allah. Schaut euch einmal an. Die ärmsten 2 Völker der Welt. Beziehungsweise die ärmsten 3 Völker der Welt. Afghanistan und Somalia. Die ärmsten 2 Völker der Welt, subhanallah. Yani, ich habe damals vor ein paar Wochen einen Bericht gesehen. Yani, Dörfer in Afghanistan, ich zeige Ihnen die Bilder vom 11. September, die sagen, was ist das? Er kennt das nicht, er hat das noch nie gesehen. Yani, verstehst du? Er kennt nur seine Schäfchen und sein Haus. Oh, alhamdulillah, wallahi, das ist ein schönes Leben. Ha? Schau, diese 2 Völker ha? Vernichten der Kopf des Kuffers in dieser Zeit. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla, wenn er bestraft, bestraft er von der Tat. So wie deine Tat ist, bestraft er dich. Du bist hochmütig und tust auf Muskeln, Allah vernichtet dich durch was Kleines. Damit er dich noch mehr erniedrigt, subhanallah. Ja, Achi. Ha? Und dann kommen Leute und sagen, Dschihad ist nicht Pflicht, Dschihad ist nicht das. Ja, Achi, halt deinen Mund, wenn du kein Wissen hast, rede nicht. Rede nicht. Ja, Achi, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, La tazalu isabatum min ummati yuqatiluna ala amri Allah, zahirina qahirina li'aduihim, la yaduruhum man khalafahum, wala man khadalahum, hatta ta'tihum al-sa'ah. Eine Gruppe von meiner Umma wird niemals davon ablassen. Ha? Auf dem Pfad der Wahrheit zu kämpfen und es schadet sie nicht, wer sie im Stich lässt oder wer sie widerspricht, bis zur Stunde. Der Prophet sagt, es wird niemals aufhören und dann kommen Heuchler und sagen, oh doch, es wird aufhören. Ist das Kufr oder nicht? Ja? Subhanallah. Ja? Allah Azza wa Jalla sagt, Ya ayyuha alladhina amanu, man yartadda minkum an dinihi, fasawfa yati Allahu biqawmin, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, adhillatin ala al-mu'minin, a'izzatin ala al-kafirin, yujahiduna fi sabilillah, wala yakhafuna lawmata la'im. Wo ihr glaubt, wenn ihr von eurer Religion abtrünnig wird, dann wird Allah ein anderes Volk bringen, die er liebt und die ihn lieben. Sie sind demütig über die Gläubigen, stolz über die Kuffar. Ja? Sie führen Dschihad auf Allahs Weg und fürchten niemanden. Sinngemäß jetzt einmal. Ja? Und merkt euch diesen Teil, demütig über die Gläubigen, stolz über die Kuffar. Wallahi, was ich heute sehe, ist genau das Gegenteil. Über deinen Bruder sind manche Brüder Löwen, mashallah. Erst gib mir. Sie streiten über 10 Euro. Wallahi, ich habe Brüder gesehen und Uqsim Billah, ich habe Brüder gesehen, die streiten wegen einer Semmel. Wegen, für die Brüder in Deutschland, ja, eine Brötchen, ja. Allah muss da. Wallahi, ich habe das gesehen. Ja? Und Brüder, die ganze Zeit von Tawhid und Jihad reden, subhanallah. Ja? Demütig, ja? Stolz über die Brüder sind sie, aber wenn du ihn siehst in AMS, Arbeitsagentur, Jani, oder ja, in irgendein Tarot, bei irgendeinem kleinen Hund oder im Gerichtssaal, ist er demütig. Ja, hinein. Geh in den Gerichtssaal, geh vor diesem Tarot, heb den Kopf hoch, Achi. Heb den Kopf hoch, denn du trägst La ilaha illallah in dir. Und das ist das, was am meisten sie bei mir fertig gemacht hat. In den Gericht. Ich bin reingegangen. Und schaut sie sich von oben nach unten an. Yani. Wer seid ihr? Yani? Und das hat sie am meisten fertig gemacht. Sie sagt, 4 Jahre. Ich sage, ja, Allahu Akbar. Sag, haben Sie was zu sagen? Ich sage, ja, wenn Allah bestimmt, dass ich morgen hier rauskomme, komme ich hier morgen raus und du wirst nichts daran ändern können. Sagt, nein, das ist mein Urteil und ich bin die Richterin. Ich sage, dann wäre von dir den Tod oder Krankheit ab. Heißt, du kannst nicht einmal von dir dieser Stuhlgang abwehren, ja? Dieser Schmutz, was von dir rauskommt in die Toilette, nicht einmal das kannst du von dir abwehren. Was willst du, du armer Mensch? Wenn du nicht einmal über dich urteilen kannst, willst du dann über andere urteilen? Und das, mein Anwalt hat gesagt, das war das meiste, was sie fertig gemacht haben. Dass ich so von oben herab mit ihnen geredet habe. Und natürlich rede ich von oben herab mit ihnen. Ja, ach, das sind Diener des Taruts. Minderwertiger geht es nicht mehr. Wallahi, eine Prostituierte, nennt man das, ja, ist mehr wert als die. Wallahi, eine, die hier am Gürtel arbeiten, da, ja, eine Prostituierte, ist mehr wert als die ganze Bush-Regierung und die ganze Kuffar-Regierung. Die verkauft ihr Körper, sie haben ihr Körper und ihre Seele verkauft. Ja? Und sie sind auf irgendeine Art und Weise so Russiani. Kein Inshallah. Auf jeden Fall, was ich daraus mitnehmen kann, Allahu Akbar. Verzeiht mir, Inshallah. Was ich daraus nehmen kann, Wallahi, ihr habt Pflichten gegenüber dieser Umma und ihr habt Pflichten gegenüber eurer Religion. Und die Religion war niemals, wir sind keine Christen. Diese klostermäßige Praktizieren der Religion gibt es bei uns nicht. Al-Iman ist was? Ja, Shabab, 3 Sachen. Ah, wer sagt das? Qawlun wa amalun wa niyya, barakallahu fik. Ja, 3 Sachen. Ja, und das ist der Unterschied zwischen uns und die Murji'a, die Taten von Iman rausbringen. Ja, das heißt, das, was du im Herzen hast, Achi, muss durch deine Taten bestätigt werden. Wenn du La ilaha illallah sagst, dann meide den Tarot. Dann bekämpfe diesen Tarot mit der Zunge, mit der Hand, wie du kannst. Ha? Wenn so ein Hund wie Omar al-Rawi kommt, ha? Dann nimm die Blätter von ihm oder hin, dann sag ihm die Wahrheit ja ins Gesicht. Ja, ich sag nicht, du sollst jetzt was machen. Ha? Weil das ist jetzt eine andere Geschichte. Ha? Aber ja, ich sag ihm, ja Kafir, ja Munafir, geh von Allahs Haus da raus. Was passiert denn schon dabei? Ha? Als ich das einmal gemacht habe, kommt der Bruder, ja, ich mach keine Fitna. Ittaqillah, ja, Schirk ist der Fitna. Schirk ist Fitna. Und dann, Mashallah, Bruder, hast du im Gefängnis, kommt einer zu mir, der keine Ahnung von Islam hat, ja, der immer auf Drogen war, sagt, Abhi, Abi, Abi, Abi. Ja, was ist? Hast du, Mashallah, großer Sieg für Islam. Sag, was ist? Sagt, jetzt gibt es eine, die hat sich für Wahlen kandidiert, die ist Kopftuch, Achi, Mashallah, Allahu Akbar. Ich sage, Allahu Akbar, du hast Rom erobert, Allahu Akbar. Ja, normalerweise sagt man, La hawla wa la quwwata illa billah, das ist eine Katastrophe. Ja, die Niederlagen sind für sie Sieger geworden. Khair, Inshallah, wir hören jetzt, Inshallah, auf. Wichtig ist, Inshallah, dass ihr hört nicht auf euren Glauben. Sei stolz, Muslim zu sein, hebe den Kopf hoch Und ich sage das inshallah als Wasiyah, als ich lege euch das nahe als Testament. Wer weiß, vielleicht morgen bin ich nicht mehr da, vielleicht morgen bin ich wieder zu Hause. Yani. Allahu a'lam. Ja? Und wallah, ich habe kein Problem damit. Aber geht diesen Weg weiter. Geht diesen Weg weiter, damit Allah Azza wa Jal mit euch zufrieden ist. Weil wallahi, ya akhi, wenn Allah Azza wa Jal dich im Stich lässt, bist du verloren. Wallahi, du bist verloren. Und überlegt euch diesen Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, eine Frau kam in die Hölle wegen einer Katze. Sie sperrte sie ein, bis sie starb. Weder gab sie ihr was zum Essen, noch ließ sie sie auf die Jagd gehen. Wegen einer Katze. Was sagen wir morgen? Allah azza wa jalla über Musaifillah al-Ansariya. Wenn eine Frau wegen einer Katze in die Hölle gekommen ist. Was sagen wir morgen, Allah azza wa jalla, über 1,5 Millionen Kinder, die in Irak vor dem Krieg getötet wurden durch die Amerikaner. Vor dem Krieg, durch das Embargo. 1,5 Millionen Kinder. Was sagen wir Allah azza wa jalla, über unsere Schwestern in Afghanistan und in Tschetschenien und Usbekistan und Pakistan und Ägypten und Gaza und Deutschland und Österreich und Belgien und Frankreich und England und Amerika. Was sagen wir über unsere Schwestern, die vergewaltigt werden? Was sagt sie morgen Allah Azza wa Jalla über diese Schwester, die mir geschrieben hat, ob sie Selbstmord begehen darf? Wallahi, überlegt euch das gut, denn da, wenn du vor Allah Azza wa Jalla stehst, da gibt es keine Ausreden mehr. Dort, diese Situation, wie du dort stehst, das ist eine gewaltige Situation. Und die Abrechnung wegen jeder Kleinigkeit. Und ich schließe mit einem kleinen Hadith ab, inshallah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wen betrachtet ihr unter euch als Muflis, als Bankrott? Sie sagten, Muflis, Bankrott ist derjenige, der kein Dirham und Dinar hat, der kein Geld hat. Wisst ihr, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte? Nein. Muflis, Bankrott ist derjenige, der Yawm al-Qiyamah kommt und der hat Hasanat, gute Taten, wie die Berge. Doch, er beschimpfte den, nahm das Geld von dem, vergoss das Blut von dem, beschimpfte den, üble Nachrede gegen den, dann nimmt dieser seine Rache von denen und dieser und dieser und dieser und dieser und dieser, bis seine Hasanat fertig werden und er ist noch immer nicht fertig, dann wird von ihrer Sayyiat, von ihrer schlechten Taten genommen und auf ihn gegeben und dann wird er in Jahannam geworfen. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Und deswegen, wallahi, hütet eure Zungen von euren Brüdern, hütet eure Zungen von den Gefangenen, hütet eure Zungen von den Schwestern, ja? Und seid gut zu euren Frauen. Weil mich erreichen in letzter Zeit viele Anrufe von Schwestern, die beklagen, dass ihre Ehemänner sie schlagen, ihre Ehemänner schlecht zu ihnen sind, ihre Ehemänner das tun, ihre Ehemänner, wallahi, wenn ich euch zeige, Katastrophen. Dieser Bruder, der sowas macht, hat zwei Sünden begangen. Erstens, er hat die Wasiyya vom Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er am Sterbebett lag, wo er hat gesagt, seid gut zu den Frauen. Das hat er gesagt, einer seiner letzten Worte, seid gut zu den Frauen. Das hat er missachtet und sagt, er gibt ein schlechtes Bild vor dem Kuffar ab und somit schlägt er vom Islam ab. Okay? Sagt die, ja, ayyuha alladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Fürchtet Allah und seid mit den Wahrhaftigen. Seid mit den Wahrhaftigen. Wallahi, Feigheit wird keine Sekunde von dem Leben verlängern. Und Mut wird keine Sekunde von dem Leben verkürzen. Dein Schicksal steht schon. Also, sei ein Mann und steh auf für Allah Azza wa Jal. Ja, und ansonsten, wehe uns vor Allah, wehe uns vor Allah. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa arzuqna tiba'a. Wa arina al-baatila baatilan wa arzuqna tiba'a. Allahumma. Bada al-masir ila al-hadaf, wal-hur fi azmin zahab. Wal-hur in bada al-masir, falayakilla wa layakif. Wal-hur in bada al-masir, falayakilla wa layakif. ليس الذي لم يعرف الدرب السوي كمن عرف إن الذي عرف الهدى يمشي على هدي السلف ليس الذي لم يعرف الدرب السوي كمن عرف إن الذي عرف الهدى يمشي على هدي السلف بدأ المسير إلى الهدف بدأ المسير إلى الهدف بدأ المسير إلى الهدف بدأ المسير إلى الهدف بدأ المسير إلى الهدف والحر في عزم ذهب